Kundgabe 8487. Empfangen am 4.5.1963. Falsche Christi und Propheten. Hütet euch vor falschen Christis und falschen Propheten. Vor diesen habe ich euch gewarnt, als ich über die Erde ging, weil ich wusste um das Treiben meines Gegners, um seine Fallstricke und skrupellosen Machenschaften, mit denen er euch Menschen in das Verderben hineinzuziehen sucht. Er wendet alle Mittel an, und dies ganz besonders in der Zeit des Endes, um die Finsternis zu verdichten, in der die Menschheit schmachtet. Überall wird es Menschen geben, die sich als wissend und eingeweiht in Schöpfungsgeheimnisse ausgeben, die von den Menschen Anerkennung verlangen und den Glauben fordern an ihre geistigen Erlebnisse und die nur Werkzeuge sind meines Gegners, weil sie Geistesgut vertreten und verbreiten, das gänzlich der Wahrheit widerspricht. Falsche Christi und falsche Propheten werden auftreten in großer Zahl. Alle werden sich den Mantel göttlicher Sendlinge umhängen, alle werden behaupten zu wissen und mit höchsten Abgesandten in Verbindung zu stehen. Sie werden sich ausgeben als Boten des Lichtes und doch selbst in tiefster Dunkelheit wandeln und daher auch nur Finsternis verbreiten unter den Mitmenschen. Sie können kein Licht ausstrahlen, weil sie selbst keines besitzen. Doch sie treten so selbstsicher auf, dass die Menschen nicht wagen, zu zweifeln an der göttlichen Sendung derer, die in Wahrheit jedoch arbeiten für meinen Gegner. Doch das zu erkennen werden nur die Menschen fähig sein, die sich selbst in der Wahrheit bewegen. Und diese werden wieder von jenen als falsche Propheten bezeichnet werden. Und es wird schwer sein, sich von der göttlichen Sendung rechter Propheten zu überzeugen, doch es ist nicht unmöglich. Denn dass es echte Propheten gibt, das beweiset meine Warnung vor den falschen Propheten. Ihr brauchet jedoch nur ernstlich zu wollen, nicht Opfer der Letzteren zu werden. Und wahrlich, ihr werdet dann auch wissen, wem ihr euch zuwendet. Denn meine Sendboten bringen euch eine Botschaft, die tröstlich und heilsam eure Seele berührt, die von euch wahrlich als kräftige Speise und erquickender Trank empfunden wird, nach der ihr dann immer wieder verlangen werdet und sichtliche Stärkung findet für euren Erdenlebensweg. Wohingegen euch falsche Lehren ein angebliches Wissen vermitteln, das euch nicht als Wahrheit zu überzeugen vermag und das auch keinerlei Erbauung oder Erquickung für eure Seele bedeutet. Es ist und bleibt ein leeres Wissen, das euch wenig glaubwürdig erscheint und mit dem ihr wenig anzufangen wisset, dass er Furcht und Schrecken in euch auslöset und ihr keinen liebenden Gott zu erkennen vermögt, der wie ein Vater handelt an seinem Kind. Niemals werden falsche Propheten den Menschen reine Wahrheit darbieten können. Und der Gegner hat auch nur die Absicht, die Wahrheit zu untergraben, die Menschen in Irrtum zu verstricken. Und sein eifrigstes Bestreben ist, den Menschen die Wahrheit über Jesus Christus und sein Erlösungswerk über die Menschwerdung Gottes in Jesus vorzuenthalten oder ihr Denken derart zu verwirren, dass sie nicht den Weg zum Kreuz nehmen und somit ihr Erdenweg erfolglos bleibt für ihre Seelen. Und kein Mittel ist ihm dafür zu schlecht, denn Jesus hat ihn besiegt durch seinen Kreuzestod und die Früchte seines Sieges sucht er ihm wieder zu entwinden. Die Seelen gehen ihm verloren, die sich Jesus zuwenden. Folglich sucht er, den Menschen ein ganz falsches Bild über Jesus zu geben, so dass sie keinen Anlass sehen, den Weg zum Kreuz zu nehmen. Die wahrheitsgemäße Darstellung des Erlösungswerkes hat auch erlösende Wirkung. Und das bedeutet für meinen Gegner, dass er seinen Anhang verliert, was er mit allen Listen und Tücken zu verhindern sucht. Und ihr Menschen könnet wahrlich leicht selbst jeden falschen Propheten daran erkennen, dass er euch das Wissen um die Erlösung durch Jesus Christus vorenthält. Und also könnet ihr ihn berechtigt ablehnen als falschen Propheten. Und ihr werdet gerade in der Endzeit immer häufiger feststellen können, dass auf geistigem Gebiet die verschiedensten Darstellungen gegeben werden von Seiten derer, die sich als Wahrheitspropheten hinstellen. Jedoch in dem einen Punkt einig sein, dass die Erlösung durch Jesus Christus, das Kreuzesopfer des Menschen Jesus zur Tilgung der großen Sündenschuld, gestritten wird, weil der Glaube daran für meinen Gegner den Verlust seines Anhangs bedeutet und er ihn nicht verlieren will. Schon durch Jahrhunderte hindurch wird Jesus Christus gestritten, denn immer wieder traten falsche Propheten auf, die von meinem Gegner beeinflusst waren, gegen Jesus aufzutreten, und dies schon allein ihre Zugehörigkeit zu ihm bewies. Zwar war es ihnen nicht möglich, den Erdengang des Menschen Jesus gänzlich zu streiten und also das Wissen um ihn völlig auszurotten. Doch der eigentliche Zweck seines Erdendaseins, seine erlösende Mission, wurde immer wieder als Irrlehre bezeichnet und den Menschen daher jegliche Hoffnung genommen, jemals von ihrer Sündenschuld frei zu werden, wenn diese nicht selbst von ihnen abgebüßt würde. So wie sie also jenen falschen Propheten glaubten. Doch niemals wird es ein Mensch vermögen, sich selbst ohne Hilfe Jesu Christi von seiner großen Sündenschuld zu befreien. Niemals wird es ein Mensch vermögen, sich ohne Jesus Christus aus eigener Kraft zu vollenden, weil die Urschuld solches völlig ausschließt, weshalb also auch keine Selbsterlösung möglich ist, und ob sie noch so ernsthaft angestrebt würde, weil der Wille des Menschen zu schwach ist und er immer wieder versagen würde. Und wie ihr Menschen nun auch belehrt werdet, wird Jesus Christus nicht als Gottes Sohn und Erlöser der Welt, in dem ich selbst mich verkörpert habe, dargestellt. So seid ihr nicht in der vollen Wahrheit unterrichtet, und ihr werdet ewiglich nicht frei werden, denn die Wahrheit allein macht euch frei. Und ich selbst übermittle euch diese Wahrheit. Ich selbst, euer Gott und Schöpfer von Ewigkeit, der größte und vollkommenste Geist in der Unendlichkeit. Ich leite euch direkt die Offenbarungen zu und führe euch ein in die Wahrheit, weil ich euch wieder das Licht der Erkenntnis schenken möchte, das ihr einst freiwillig dahingegeben hattet und das ihr zurückerhaltet, wenn ihr es nur bereitwillig annehmet, wenn ihr euch von mir selbst belehren lasset und euch mir in Liebe hingebet, also auch meinen Willen erfüllet, wenn ihr nun euch selbst wieder zur Liebe wandelt und euer Urwesen annehmet, indem ihr unaussprechlich selig waret. Einer nur kann euch alles dieses verheißen, und einer nur kann euch dazu verhelfen, und dieser eine ist Jesus, der völlig verschmolzen ist mit mir, also er und ich eins ist, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.